Deutschlandfunk Nova. Hieltscher oder Hase? Auf der ganzen Welt zerbrechen sich Politiker, Bürger, Aktivisten den Kopf darüber, welche Inhalte online akzeptabel sind und welche nicht. Stichwort Hate Speech. Und wie man das hinkriegt, dass die großen globalen Tech-Plattformen wie Facebook diese Hate Speech einigermaßen sinnvoll regulieren. Technisch möglich sollte das Ganze natürlich auch noch sein. Das französische Parlament debattiert ab heute eine recht radikale Idee, die ist in Teilen ja inspiriert, kann man sagen, vom deutschen Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Und der französische Gesetzesvorschlag, der will die Tech-Riesen dazu zwingen, Hate Speech und Online-Schikanen schneller offline zu nehmen und wirkungsvoller zu bekämpfen. Martina Schulte, unsere Netzreporterin heute Morgen, hat sich das genauer angeschaut. Was genau haben die vor? Also dieser Gesetzesvorschlag, der wird heute eingebracht und zwar von der ehemaligen Wirtschaftsanwältin und Parlamentarierin Laetitia Avia. Sie gehört Macrons Partei La République en Marche an und es ist insofern interessant, weil ihre Eltern aus dem Togo stammen, sie selbst in Frankreich geboren wurde und sie war selbst eben öfter schon Zielscheibe rassistischer Ausfälle im Netz, die sogar bis zu Morddrohungen gingen. Und ihr Gesetzesvorschlag gibt eben Online-Plattformen jetzt 24 Stunden Zeit, solche Inhalte gegebenenfalls zu entfernen. Das ist genau wie bei uns, also auch beim deutschen Netzwerkdurchsetzungsgesetz müssen strafbare Inhalte binnen 24 Stunden verschwinden. Aber der französische Gesetzesvorschlag, der geht noch ein Stückchen weiter. Inwiefern? Was genau heißt das? Also das Spektrum der Inhalte, das die Netzplattformen entfernen müssen, wenn das Gesetz durchkommt, das wäre wirklich sehr, sehr breit. Da geht es auch nicht nur um strafbare Inhalte wie bei uns. Das berichtet zumindest die New York Times. Es geht bei den Franzosen nämlich erstens um alle Posts, die jemanden aufgrund seiner Rasse, seiner Religion, seiner sexuellen Orientierung, Nationalität, seinem Geschlecht, seiner Behinderung attackieren könnten. Es geht zweitens um terroristische Propaganda und um Kriegsverbrechen und drittens auch um Online-Belästigungen jeder Art. Und wenn sich jemand nicht dran hält, beziehungsweise wenn sich die sozialen Netzwerke nicht dran halten, das innerhalb von 24 Stunden zu löschen, was passiert dann? Dann drohen Strafen von bis zu 1,25 Millionen Euro, auch Gefängnisstrafen für verantwortliche Manager der Unternehmen von bis zu einem Jahr. Bei wiederholten Verstößen kann das Unternehmen sogar mit einer Strafe belangt werden von bis zu 4% des globalen Einkommens. Das wäre bei Facebook eine ganze Menge, das oder? Das wäre ein dreistelliger Millionenbetrag auf jeden Fall. Und interessant fand ich noch, dass bei den Franzosen, anders als bei uns, gibt es auch eine Strafe für Menschen, die das neue Gesetz missbrauchen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel schreibe hier, Free Carola Rakete und jemandem passt es nicht und der sagt jetzt, hey, das ist Hate Speech und schwärzt mich sozusagen an, obwohl das gar nicht stimmt. Für sowas drohen da in Frankreich künftig potenzielle Strafen von bis zu 15.000 Euro. Das Ganze wird heute im Parlament dort diskutiert, debattiert. Wie wird das in Frankreich so ganz grundsätzlich gesehen? Also eigentlich so ein bisschen wie bei uns. Das wird wirklich sehr, sehr kontrovers diskutiert. Die einen finden es super, versprechen sich eben davon, dass es im französischen Internet mit so einem Gesetz dann künftig eben ziviler zugeht. Andere befürchten, dass es keine gute Idee ist, die Tech-Plattformen solche Inhalte löschen zu lassen. Man fürchtet, dass es da einen sogenannten Chilling-Effekt gibt. Also dass quasi die Netzwerke dann, weil sie keinen Bock auf die Strafe haben, im Zweifelsfall lieber alles weglöschen als eben weniger. Und ein französischer Medienanwalt, Christophe Bigeot, der sagt im Le Figaro, dass das eben auch zu so einer Art Zensur führen könnte, die von einem privaten Unternehmen ausgeübt wird, dass sich da also so zum quasi Richter aufschwingt. Wenn wir mal gucken auf das deutsche Netzwerkdurchsetzungsgesetz, was hat das bewirkt? Tja, das wissen wir leider nicht so genau. Ne? Im Justizministerium direkt wurden letztes Jahr nur bisschen über 8.600 Meldungen gemacht. Die Hälfte davon war berechtigt. Das ist schon mal nicht besonders viel. Entscheidend ist, was halt bei den sozialen Netzwerken selbst aufgelaufen ist. Und da verpflichtet ja das deutsche Netzwerkdurchsetzungsgesetz die Plattformen dazu, eben genaue Zahlen offenzulegen. Haben die auch gemacht. Aber nach Meinung des Bundesjustizministeriums haben sie das eben nur unzureichend getan. Und deswegen haben sie gerade gestern auch ein Bußgeld von 2 Millionen Euro gegen Facebook verhängt. Der Grund, Facebook hat eben nur einen Teil der vorgenommenen Löschungen und Sperrungen in seinem Bericht erwähnt. Und zwar nur die, die über das eigentliche Netzwerkdurchsetzungsgesetz-Formular bei Facebook reinkommen. Das ist aber ziemlich schwer zu finden. Das waren 886 Beschwerden fürs erste Halbjahr 2018 und die führten zur Sperrung von nur 362 69 Posts. Wie viel aber über das sogenannte Flagging-Verfahren reinkam, also wenn du einen Post direkt bei Facebook, also als Verstoß, anklickst, das wissen wir nicht, das steht da nämlich nicht drin. Das dürften wesentlich mehr sein. Das heißt, im Endeffekt wissen wir eigentlich derzeit gar nicht so ganz genau, welche Auswirkungen solche Gesetze jetzt auf die freie Meinungsäußerung haben im Netz. In Frankreich wird heute ein recht radikaler Gesetzesvorschlag in Sachen Hate Speech diskutiert. Die Hintergründe hatte für euch unsere Netzreporterin Martina Schulte. Deutschlandfunk Nova. Hielscher oder Hase?